Fuchs an alle, hier melden sich Bölle, Michael, Claudia und Bohne. Kennt ihr unsere neuen Abenteuer schon? Nein, noch nicht? Na dann aber ab wie Bohnen. Ungefähr 180 Jungen und Mädchen des Jugenddorfes haben eben im großen Saal einen Dia-Vortrag über die Schönheiten Venedigs gesehen. Es war richtig spannend und alle sind begeistert. Komm mal in die Ferien hin, das war toll. Na, ihr Funkfüchse, seid ihr auch mal wieder unsere Gäste? War's schön? Wirklich ganz toll. Es war einfach eine Wucht. Das freut mich zu hören. Übrigens haben wir am Samstag wieder ein Apfelsaftfest im Garten. Wenn ihr kommen wollt, seid ihr hiermit eingeladen. Wir Funkfüchse kommen gern, Herr Wuttke. Ja, klar. Bis dann also. Mensch, dort drüben steht ja Kleiderschrank. Ja, sonst hätte er mal wieder Ärger gehabt. Er ist wirklich ein Pechvogel. Nachdem er die Penne nicht geschafft hat, war er so froh, dass er hier einen Berufsausbildungskurs machen und dann mit einer Schreinerlehre anfangen kann. Das wünscht er sich ja so doll. Aber ständig gibt's Ärger für ihn. Takubat. Tag. Was ist denn los? Warum hast du dir nicht die Diashow angeguckt? Da hättest du Gondeln sehen können und wunderschöne Häuser und im Marinemuseum großartige Schiffe. Wir haben dich vermisst. Ja, wirklich. Ach, ihr seid nett. Aber die wollen mich ja nicht dabei haben. Sie denken, ich hätte die Scheiben im Gewächshaus eingeschmissen. Und ich war es wirklich nicht. Lass uns mal ein Stück weitergehen. Dann kannst du in Ruhe erzählen, was nun wieder los war. Ja. Du Bömmel, wenn Bohne so neben Kleiderschrank hier geht, wundere ich mich nicht über seinen Spitznamen. Der ist doch mindestens doppelt so breit wie Bohne. Ja, und genauso lang. Gestern Abend haben diese Kerle wieder einen Streich im Jugenddorf verübt. Sie haben die Scheiben vom Gewächshaus eingeschlagen und dann mindestens 50 Blumen geklaut. Was? Ja, und mir haben sie es in die Schuhe geschoben, weil ich Krach mit Herrn Prinz hatte. Das ist nämlich der Leiter der Gärtnereigruppe. Der denkt jetzt, ich hätte mich an ihm rächen wollen. So ein Stoß. Aber wieso denken sie denn alle, dass du es warst? Weil man meine Fußabdrücke vom Gewächshaus gefunden hat. Aber ich war wirklich nicht dort. Wie soll denn das vor sich gegangen sein? Vielleicht ein Gespenst. Ach du... Vielleicht hat jemand Huberts Schuhe gestohlen und damit die falsche Fährte gelegt. Du bist anscheinend die Einzige, die meinen richtigen Namen kennt. Nee, an meine Schuhe konnte niemand ran. Die standen am Morgen genauso sauber wie am Abend vorher in meinem Schrank. Na, los, kommt, wir sehen uns die Stelle mal an. Genau, das ist die Idee. Die vier Funkfüchse und Herbert, genannt der Kleiderschrank, gehen über die Wiese hinter den Wohngebäuden des Jugenddorfes, vorbei am Stall mit den beiden niedlichen Ponys, bis zum großen Gewächshaus. Die großen Beete sind voller blühender Blumen, in den schönsten Farben. Nun seht euch das mal an. Die schönen Blumen. Alles haben sie zertrampelt. Sie müssen von hier gekommen sein. Hier am Zaun klebt noch Erde aus dem Gewächshaus. Und hier sind sie im Gebüsch verschwunden. Halt mal die Zweige zur Seite. Ah, hier mussten sie durch die Pfütze. Da ist ja ein gut erhaltener Fußabdruck. Und dann noch einer. Mhm. Das sind nicht die von Hubert. Der hat viel größere Füße. Wir müssen diese Spuren sichern. Na, wohl auf Indianerkurs, wie? Oh, wieso? Lauf doch, Michael. Bohne hat ja recht. Wir müssen die Länge messen und das komische Muster genau merken. Sieht aus wie ein Laufschuh von Hipper. Dann ist die Entdeckung der Täter ja nur noch ein Kinderspiel. Von diesen Schuhen gibt es höchstens 1 Million im Lande. Und damit ist der Täterkreis bedeutend eingeengt. Lach du nur. Ich male mir die Abdrücke jedenfalls mal auf. Und die Länge merke ich mir auch. Hubert, du musst jetzt zum Essen. Es hat ja schon lange gegongt. Wir glauben dir, dass du das nicht warst. Und wir werden dir helfen, das versprechen wir. Wollt ihr das wirklich tun? Wo ich doch Michael und Bömmel damit zu verhauen habe. Ach, das ist doch längst vergessen. Warum verspotten dich die anderen auch? Nur weil du größer und stärker bist als sie? Ich gehe dann jetzt. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Meint ihr wirklich, dass Kleiderschrank das nicht getan hat? Bestimmt nicht. Er kann sich nicht sehr gut verstellen. Das hätten wir gemerkt. Ich würde da nicht so sicher sein. Er ist bestimmt nicht dumm. Mhm. Was ihm fehlt, sind ein paar Freunde, die sich um ihn kümmern. Genau. Aber hier haben sie ihn zum Buhmann aufgebaut. Wir müssen ihm helfen, dass er aus dieser Rolle herauskommt. Er will doch nicht mehr als hier seinen Abschluss machen, damit er in seine geliebte Schreinerlehre bei Meister Lettmann gehen kann. Claudia hat recht, wir müssen ihm helfen. Ja. Na gut. Schließlich fallen den vier Freunden aber ihre eigenen Sorgen wieder ein. Morgen soll nämlich eine Mathearbeit in der Klasse von Claudia und Bömmel geschrieben werden. Beide wenden sich um Hilfe an den begabten Michael. Der setzt sich mit den beiden an den Waldrand und macht ihnen mit einiger Mühe klar, worauf sie bei den Formeln achten müssen, die morgen bestimmt drankommen. Bohne ist froh, dass er derweil ein bisschen vor sich hindösen kann. Aber seine Sinne, die sind wie stets hellwach. Daher entdeckt er auch als erster zwei etwa 16-jährige Jungen, die 20 Meter entfernt von ihnen durchs Unterholz schleichen. Psst, leise, da. Bleibt Hier, ich sehe nach, wenn Sie wollen. Na denn, 74. Das muss man Bömmel lassen. Er ist zwar ein bisschen pummelig, aber doch sehr flink und geschickt. Er huscht von Deckung zu Deckung hinter den beiden Jungs her. Alle drei bewegen sich in Richtung auf die Gärtneranlage des Jugenddorfes zu. Die zwei Fremden durchqueren eine Kuhle. Langsam folgt ihnen der rothaarige Bömmel. Da! Bömmel sieht etwas auf sich zusausen. Er kann sich nicht mehr rechtzeitig zur Seite werfen und... Ich hab ihn! Ich hab ihn! Und denkst du, mein Lieber? Au! Komm hoch, Kerl! Was spionierst du hinter uns her? Ich wollte mal für kleine Mädchen. Das wird dir wohl noch erlaubt sein. Du bist hinter uns hergeschlichen. Meinst du, wir hätten Tomaten auf den Augen, du Feuermelder? Lass mich endlich in Ruhe. Meine Freunde werden gleich hier sein. Die werden euch zeigen, was Sache ist. Sieh doch mal an. Wir werden uns gleich in die Hose machen vor Angst. Was meinst du, Günther? Werden wir nicht gleich zu schlottern anfangen, wenn diese Würstchen uns ans Fell wollen? Sicher, Mann. Ich zittere jetzt schon. Los, Günther, hau ein paar rein, damit er uns in Zukunft in Frieden lässt. Mit Vergnügen. Halt! Aufhören! Was sich jetzt abspielt, ist eine regelrechte Keilerei. Dabei kommen Bohne natürlich seine Judo-Kenntnisse zugute. Voll Freude erwischt Bömmel den Fuß des dürren Jungen mit der hohen Stimme und zeigt seinen Freunden triumphierend die Sohle. Kommt euch das nicht bekannt vor? Zeig mal. Mensch, es ist ja genau der Abdruck vom Gewächshaus. Habt ihr euch wehgetan? Blöde Keilerei! So, mein Lieber, deinen Schuh kannst du dir jetzt aus dem Unterholz herausklauben. Wir wandern jetzt zurück. Während Manfred und Günther fluchend nach dem Turnschuh suchen, gehen die vier Freunde durch das Wäldchen in Richtung auf die Papageiensiedlung, in der sie wohnen. Am Waldrand steht ein Mokik, das so auffallend lackiert ist, dass sie es jederzeit wiedererkennen würden. Die Funkfüchse sind sich ganz sicher, dass auf diesem schnellen Ding die beiden Jungen gekommen sind, mit denen sie sich die Schlägerei geliefert haben. Erfreut stellt Bömmel fest, dass sein Vater schon zu Hause ist. Seit dem Tod der Mutter ist er oft allein, wenn sein Vater noch unterwegs sein muss. Na, hallo ihr vier. Ihr seht ja reichlich zerrupft aus. Fesche Funkfüchse folgen Flegel, fanatisch, flott, fair. Ach, Vater. Ihr könnt mir eigentlich beim Rosengießen helfen. Hm? Komm, hier sind die Kannen. Claudia ist davon befreit. Sie kann mal rasch die Tischtücher mangeln. Mir nicht? Soll sie vielleicht auch noch das Abendessen machen und... Nein, nein, nein, das wäre zu viel verlangt, mein Sohn. Aber wenn ich die Tischtücher mangle, sieht das alles nachher wie Wellblech aus. Alles klar, Herr Jeitz. Gemeinsam helfen sie also Herrn Jeitz, der ja wirklich nicht zu beneiden ist, dass er neben seiner Arbeit, erst bei einer großen Mineralölfirma beschäftigt, noch das Haus, den Garten und Bömmel versorgen muss. Herr Jeitz muss oft zu den unmöglichsten Zeiten unterwegs sein. Zum Beispiel, wenn bei irgendeiner Tankstelle ein technischer Defekt auftritt. Dass er auch ein ausgezeichneter Koch ist, das erweist sich heute wieder einmal. Nach getaner Arbeit werden nämlich alle von ihm zum Essen eingeladen. Oh Mann, riecht das lecker. Ich hab's bis in den Keller gerochen. Es gibt Reibekuchen mit Apfelkompott, Preiselbeeren oder Aprikosenmarmelade. Dann sollen wir noch was helfen? Ja, die Teller müssen noch hingestellt werden. Und dann, dann setzt euch. Es kann gleich losgehen. Gesegnete Mahlzeit. Guten Appetit. Und es ist ein jeder, was er kann. Alle Mann ran. Nur nicht sein Nebenmann. ist das lecker. Was meinst du, Bohne? Ob Herr Jeitz wieder eine seiner Flunkergeschichten erzählt? Das ist gut möglich. Ja. Woher können Sie bloß so herrliche Reibekuchen backen? Ach ja, wenn ich daran noch denke. Als ich damals als Röhrenschweißer am Persischen Golf gearbeitet habe, musste ich mal für ein ganzes Lager Kartoffelpuffer backen, weil wir mit dem Flugzeug eine Menge Kartoffeln bekommen hatten. Unser Koch war nämlich das Letzte. Und mit Kartoffeln konnte er als Einheimischer schon gar nichts anfangen. Was konnte er denn kochen? Also zuerst mussten wir 4 Tage lang Hirsebrei und Hammelfleisch essen. Naja, und ab und zu gab's mal so einen Gummiadler. Sind das Geier? Nee, das sind die dort frei herumlaufenden Hühner, die sich durch 10-jährige Flucht bisher erfolgreich der Bratpfanne entzogen haben. Naja, es stellte sich schließlich heraus, dass der junge Mann zwar schon in großen Kesseln gekocht hatte, ja, aber Teer beim Straßenbau. Und wann sind Sie unter die Funker gegangen? Schließlich haben Sie erst Bömmel und dann uns angesteckt mit Ihrer Begeisterung. Wir können uns schon gar nicht mehr vorstellen, was wir ohne Handsprechgeräte machen sollten. Es fehlte bloß noch, dass wir die Handgurken in der Schule einsetzen. Dann könnte Michael morgen Claudia und Bömmel ein bisschen bei der Mathearbeit helfen. Oh ja. Nein, nein, lass die beiden sich mal selber abmähen. Also als ich noch bei der Bundeswehr als Funker war, musste ich mal die Kfz-Kennzeichen von Fahrzeugen durchgeben, die am Manöver teilnahmen. Der Funker, der die Kennzeichen aufnahm, dachte, es handelt sich um einen Buchstaben-Zahlenspruch und jagte den vermeintlich verschlüsselten Text durch die Schlüsselmaschine. Da muss ja ein schöner Salat herausgekommen sein. Ja, das hörte sich dann etwa so an. Verteidigungsminister und schottische Pferdezüchtervereinigung nahe Loch Ness durch Torpedovolltreffer mit Rinderschmalz verlobt. Man könnte Ihnen stundenlang zuhören. Aber wir müssen in die Betten. Morgen ist ein harter Tag. Sollen wir noch was helfen? Nein, danke schön, aber das bisschen schaffen wir schon allein. Also, gute Nacht, Kinder. Na, auf Wiedersehen und vielen Dank. Tschüss. Tschüss, Bömmel. Drücken Sie uns morgen die Daumen, Herr Jeitz. Es hat herrlich geschmeckt. Schlaf gut, Bömmel. Am nächsten Morgen ist Claudia und Bömmel in den ersten beiden Stunden etwas mulmig zumute. Als dann zu Beginn der dritten Stunde die Aufgaben für die Mathearbeit verteilt werden, da schauen sie sich ratlos an. Das ist ja wahnsinnig schwer. Aber schließlich fängt Claudia an zu schreiben. Und auch Bömmel fällt gerade noch rechtzeitig ein, dass ja genau diese Formel gestern beim Üben mit Michael vorkam. Erleichtert treffen sie sich in der großen Pause mit den beiden anderen Funkfüchsen, die ja eine Klasse weiter sind. Sie bedanken sich noch einmal bei Michael. Super! Mensch, da hinten steht Kleiderschrank. Er winkt uns. Du, da ist was passiert. Komm, Bömmel, wir laufen rasch rüber und hören, was er von uns will. Ja, gut. Morgen, Kleiderschrank. Morgen. Was ist los? Warum bist du nicht im Unterricht? Wir haben Holzkunde im Wald. Da bin ich schnell mal abgehauen. Aber ich muss euch etwas sagen. Aber was ist denn passiert? Gestern Abend hörte ich beim Stall, wo die Zwillinge von Herrn Wuttke ihre Ponys stehen haben, ein Geräusch. Ich dachte, es wären die Banditen, die das Jugenddorf unsicher machen. Ich bin leise auf Turnschuhen raus aus meinem Zimmer, aus dem Haus. Als ich den einen von der Bande sah, bin ich losgespurtet und habe ihn mir geschnappt. Ja, es sah nämlich so aus, als ob er den beiden Ponys die Schweife abschneiden wollte. Nein. Aber das konnte ich verhindern. Ich griff ihn. Er wollte sich losreißen. Dabei schlug er auf mich ein. Ich schlug zurück. Da fiel er um. Ich rannte so schnell ich konnte zum Haupthaus und weckte Herrn Wuttke. Das ist doch prima. Mensch, dann bist du doch aus dem Schneider. Ihr habt ihn doch gefunden. Gefunden schon. Aber als wir unten ankamen und Herr Wuttke den Kerl, der noch am Boden lag, ableuchtete mit seiner großen Lampe, da war es Herr Prinz, unser Gartenbaumeister. Ach, du liebes Bisschen. Was hat Herr Wuttke gesagt? Eigentlich nichts. Er hat nur gelacht. Aber Herr Prinz, der war verdammt wütend auf alles. Auf mich, auf sich, auf die Pferde, die ihn aus dem Schlaf geweckt hatten. Auf Herrn Wuttke. Heute Nachmittag haben wir beim Unterricht in Gartenbaukunde. Ja, aber du doch nicht. Du bist doch in der Holzverarbeitungsgruppe. Das ist es ja eben. Herr Prinz soll uns die Baumsorten vorstellen und ihre Eigenschaften erklären. Das ist natürlich so. Es kann aber keiner sagen, dass du nicht aufgepasst hast. Wir werden heute Nachmittag ins Jugenddorf kommen und mit Herrn Prinz sprechen. Das ist noch nicht alles. Was denn noch? Ja, mitten in der Nacht klirrte es gewaltig. Wir auf und raus. Aber da war der Spuk auch schon vorbei. Die Kerle hatten aber wieder tüchtig zugeschlagen. Sie haben mindestens 5 Fensterscheiben mit ihren Schleudern zerdeppert. Ich bin natürlich schnell raus und hinter ihnen her. Aber ich konnte sie nicht mehr erwischen. Erst als ich zurückkam, tauchte Herr Wuttke auf. Der dachte doch tatsächlich zuerst, ich wäre es gewesen. Natürlich. Aber Dirk, mein Bettnachbar, konnte es bezeugen, dass ich im Zimmer war, als es passierte. Und dass ich dann erst rausgerannt bin, um die Bande zu schnappen. Es müssen mindestens 2 gewesen sein. Geh bloß wieder zum Unterricht, damit du nicht noch mehr Ärger bekommst. Wir müssen laufen, sonst kommen wir zu spät. Du, Claudia hatte recht, als sie heute Morgen sagte, dass Kleiderschrank tun kann, was er will. Er bringt sich doch immer nur selber in Verdacht. Das ist wirklich eine Verkettung unglücklicher Umstände. Wenn er erst einmal aus diesem Teufelskreis raus ist, wenn er den Berufsförderungslehrgang geschafft hat und bei Schreinermeister Lettmann anfangen kann, wird alles anders werden. Na, hoffen wir es. Die letzten Stunden schleichen unerträglich langsam dahin. Selbst der eigentlich ganz interessante Monolog von Studienrat Becker über seine Israelreise kann Michael und Bohne nicht aufheitern. Und auch die Gedanken von Claudia und Bömmel kreisen um den Terror, der um das Jugenddorf herum entbrannt ist. Endlich ist die letzte Schulstunde überstanden. Die 4 Funkfüchse kommen sofort wieder auf die Geschehnisse, die in den letzten Tagen das Jugenddorf erschüttert und Kleiderschrank in so bösen Verdacht gebracht haben. Wenn wir die Bande nicht stellen, sieht es schlecht aus mit Kleiderschrank. Dann besteht er diesen Förderungslehrgang bestimmt nicht. Mhm. Und nochmal bekommt er so eine Chance nicht. Wir müssen jetzt echt Nägel mit Köpfen machen. Ja. Und was bedeutet das auf Deutsch? Etwa so. Freveler fackeln feige, flinke fähige Funkfüchse fesseln fangen. Vergiss es. Also, wir dürfen nicht mehr so tun, als suchten wir nach den Tätern, sondern wir müssen wirklich nachforschen. Genau. Ja. Das heißt, wir müssen versuchen, in den kommenden Abenden und Nächten der Bande auf die Spur zu kommen. Und der einzige Hinderungsgrund wäre das Problem, wie man unauffällig von daheim fortkommen kann. Ja, das ist bei uns kein Problem, nicht, Claudia? Nö. Wir können beide gut aus unseren Fenstern klettern. Claudia muss nur einen Meter runterspringen und ich komme leicht über das Garagendach nach unten. Ich könnte auch weg, aber erst später. Wenn mein Vater Nachmittagsbereitschaft hat, wird er auch abends noch zu einer Tankstelle gerufen, die Schwierigkeiten hat. Meistens dauert sowas ziemlich lange. Mhm. Und du, Michael? Ihr werdet lachen, aber ich hasse es einfach abzuhauen, ohne meinen Eltern Bescheid zu sagen. Ich erinnere mich da an einen Fall, lieber Michael. Natürlich, aber da ging es um Einbruch und Diebstahl. Und Kleiderschrank, ist der etwa nichts? Haben wir nicht beschlossen, ihm zu helfen, dass er im Jugenddorf klarkommt? Doch, das haben wir. Wenn er durchrasselt, ist vielleicht sein ganzes Leben versaut. Na klar, du hast recht. Ich habe es nur nicht so weit durchdacht. Ich mache also mit. Es wird ohnehin nicht länger als bis Mitternacht dauern. Alle bisherigen Anschläge fanden zwischen 10 und 12 Uhr nachts statt. Und wir legen uns also auf die Lauer und bewachen den ganzen Komplex. Ja. Das bedeutet, dass wir alle Handgurken benötigen. Ja. Dann können wir Gärtnerei, Ponystall, das Hauptgebäude, die Wohnhäuser und die Werkstatt gleichzeitig beobachten. Genau. Und wann geht's los? Wir werden uns um 10 Uhr am Siedlungsausgang treffen, um das Wäldchen herumschwenken und über den Sportplatz zum Jugenddorf gehen. Mhm. Dann können wir von hinten an die ganze Gegend ran. Ja, da kann man sich ja gut verstecken. Genau. Und Bömmel hält mit uns Kontakt über die feste Funkstelle seines Vaters. Na, schöner blonder Delfin, du bist ja wohl gar nicht bange. Ich kann ja schließlich nicht nur schnell schwimmen. Alles Roger. Also wenn mein Vater mich in die Funkbude lässt, von mir aus. Für wenige Stunden ziehen sich unsere Funkfüchse ins Privatleben zurück. Pünktlich um 17 Uhr treffen sie sich dann an der vereinbarten Stelle, um die Örtlichkeiten bei Tageslicht auszukundschaften. Da sehen sie die Bescherung, die die Bande in der Nacht vorher angerichtet hat. Mindestens ein Dutzend Scheiben im alten Eckhaus sind zertrümmert. Seht euch das an! Das kostet eine Kleinigkeit. Denken die Vandalen denn nicht daran, dass unsere und vielleicht auch ihre Väter dies alles bezahlen müssen? Nun lasst uns mal die Wegstrecke von heute Nacht abgehen, kommt. Oh, hier liegt so eine Glaskugel, genau wie die unter dem zerschmissenen Fenster. Mhm. Und hier ist eine Kippe. Mensch, da ist wieder der bekannte Fußabdruck. Und da ist das Muckig mit der fabelhaften Lackierung. Boah, so was Scheußliches. Damit sind die beiden Herren noch neulich unterwegs gewesen. Da vorne laufen sie. Du, die haben einen Fasan mit so einer ekelhaften Stahlschleuder gewildert. Verstecken. Ja. Und ab geht die Post mit unseren beiden Helden. Als die beiden zurückgehen, stoßen sie auf eine Gruppe Jungen aus einer Klasse, die gerade Pause haben. Sie stehen herum, paffen dicke Rauchwolken aus ihren Glimmstängeln und haben offenbar Langeweile. Seht euch mal die wandelnde Tomate an. Hey, du kleiner Tomatenkopf, komm doch mal her. Ja, ja. Nicht provozieren lassen. Die warten doch nur darauf, dass du aus der Rolle fällst. Hey, kleiner Tomatenschopf, ich hab dich gemeint. Parfum. Das heißt, verdufte und nimm dem dämlichen Zigarillo aus dem Mund, sonst verwechselt dich jeder mit einem Elefanten, dem ein Splitter im Hintern steckt. Was hast du gesagt? Hast du mich nicht verstanden? Nein. Ich habe nichts gegen dein Gesicht, Bruder, aber ein Hintern gehört nun mal in die Hose. Du hast hoffentlich kapiert. Ja, und links und rechts. Ah. Die Alte kommt. Ja. Hier los. Ab mit euch in die Werkstatt. Ihr habt wohl zu viel überschüssige Kraft, was? Na du. Bömmel und Bohne, ihr müsst euch auch prügeln, habt ihr das nötig? Wir hatten eine kleine private Auseinandersetzung, nichts Besonderes, aber ich denke, es ist jetzt ausgestanden. Hoffentlich. Habt ihr das da drüben schon gesehen? Ja, schlimm. Wir werden versuchen, die Täter zu schnappen, dann ist der Spuk zu Ende. Wenn ihr es schafft, die Bande zu stellen, dürft ihr alle vier an einem Wochenende mit zum Segeln. Fahrt und Vollkost inbegriffen. Alle vier, Herr Wuttke? Natürlich alle vier, Funkfüchse. Wir werden uns jetzt diesen Preis verdienen. Ja, noch was. Ihr seid doch mit Hubert befreundet. Mit Kleiderschrank? Ja. Dann kümmert euch ein bisschen um ihn. Ich möchte, dass er unser Jugenddorf nicht als Gefängnis ansieht oder als Vormundschaftsamt. Er braucht ein paar Jungen, die ihm zeigen, dass man ihn mag. Ihr könntet das schaffen. Darauf können Sie sich verlassen, Herr Wuttke. Danke, Bömmel. Danke, Bohne. Damit hilft der Hubert sehr und uns allen ja schließlich auch. Tschüss. Thank you. Hallo, Bömmel. Wir haben unsere Position erreicht und besetzt. Alles ruhig. Wie sieht's bei dir aus? Mein Vater macht Ruhepause. Er ist eben erst heimgekommen und hat sich ja gleich wieder hingelegt. Willst du nochmal abgerufen werden? Das weiß der Himmel. Auf alle Fälle bleibe ich auf der Position, damit ich eingreifen kann, wenn Not am Mann ist. Auch hier alles okay. Ich muss allerdings gestehen, dass ich mich eben durch einen knarrenden Zweig fürchterlich habe erschrecken lassen. Puh. Fuchs 2 und Fuchs 4, komm. Hier, Fuchs 4. Alles in Ordnung, Mike. Fein, dann bis gleich. Roger. Hallo, Bohne. Ist was? Alles in Ordnung. Achtung an Fuchs 4. Von deiner Position kommt Geräusch von Schritten. Keine Antwort geben. Claudia, Gerät abschalten. Bohne, Schritte sind jetzt zwischen dir und mir zu hören. Bewegen sich auf dich zu. Aufpassen, Roger. Achtung, Michael. Er kommt direkt auf mich zu. Wir schnappen ihn uns. Und wo ist der zweite? Nicht zu entdecken. Steht vielleicht Schmiere. Roger. Bohne legt das Funksprechgerät zur Seite. Er schließt seine Augen bis auf zwei schmale Schlitze und blinzelt dem Ankömmling entgegen. Dessen Rücken wird für einen Augenblick vom silbernen Mondlicht beschienen. Dann ist wieder alles dunkel. Aber Bohne meint, den großen Manfred genau erkannt zu haben. Noch ist dieser etwa 5 Meter von Bohne entfernt. Als er ein Geräusch hört, bleibt er stehen. Dann geht er weiter und wäre um ein Haar auf Bohne geprallt. Der stürzt sich mit einem wahren Panthersatz auf Manfred, reißt ihn zu Boden und setzt sich rittlings auf ihn. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Schnell, Michael, die Lampe! Um Himmels Willen! Das ist doch Herr Wuttke! Oh wei, nein! Schrecklich! Wie konnte ich nur... Oh, wir dachten Verzeihung. Doch... Ein blöder Irrtum. Macht nicht so einen Lärm, ihr Esel! Was ist bei euch los? Habt ihr ihn wirklich? Wir haben ihn, Schwester. Es ist Herr Wuttke. Spinnst wohl. Herr Wuttke wird wohl nicht selber die Scheiben zerdeppern. Das nun gerade nicht, aber er hat selbst nach seinem Banditen gesucht. Dabei ist der Bohnen in die Arme gelaufen und der hat eiskalt zugeschlagen. Wir hatten ihn doch versprochen, nach der Bande zu suchen, Herr Wuttke. Aber doch nicht zu nachtschlafender Zeit. Das kann ich wirklich nicht gutheißen. Augenblick mal, da kommt ein Muckig. Ob das wieder das kakelbunte Dings von Manfred und Günther ist? Das waren sie. Wahrscheinlich sind die beiden durch unser Gezeter daran gehindert worden, weiteres Unheil anzustiften. Ach, das wäre ja wenigstens etwas. Aber dass ich mich dafür verwamsen lassen muss... Ist mir wirklich fürchterlich unangenehm. Wenn ich... Seien Sie alle Füchse, mein Vater wurde weggerufen. Ich kann jetzt die Station verlassen und komme auf dem kürzesten Weg zu euch. Hör zu, Bömmel. Nimm den Umweg über die Anhöhe und fahr mit dem Rad die Straße runter. Die beiden sind sicher in Richtung auf die Hochhäuser unterwegs. Geht klar. Ich schließe die Funkstelle und eile. Gute Nacht, Herr Wuttke. Und nochmals Verzeihung. Gute Nacht, ihr drei. Und wenn ihr wiederkommt, dann sagt mir Bescheid, damit wir uns nicht gegenseitig festnehmen. Ich laufe voraus, damit wir Bömmel nicht verpassen. Ach, Michael, ist das schön so in der Nacht, wenn man keine Angst mehr zu haben braucht. Und auf einmal ist es so still. Ich pass schon auf dich auf, kleine Delfin. Ist dir kalt? Ein bisschen schon. Hier ist mein Pulli. Und danke. Lass dir doch jedenfalls gefallen, dass ich meinen Arm um deine Schulter lege. Nur zum Wärmen. Aber irgendwelche Schwachheiten bildest du dir hoffentlich nicht ein. 5 Fuchs 3 an 5 Fuchs 2, komm. Hier Fuchs 2, Sie haben Bömmel geschnappt. Ich renne hinterher. Sie schleppen ihn schon Bach hinter den Hochhäusern. Kommt schnell. Bleib hier, Claudia. Hörst du? Warte, bis ich mich melde. Pass auf dich auf, Michael. Aber Michael hört sie schon nicht mehr. Er rast in langen Sätzen den Feldweg entlang in Richtung auf den Schlachtenlärm. Da ist schon der Bach zu sehen. Am Rand der Anpflanzungen stößt er auf Bohne. Der legt warnend den Zeigefinger auf die Lippen und zeigt nach vorn. Los jetzt! Die beiden Burschen haben Bömmel geschnappt und wollen ihn jetzt an einen Baum binden. Bohne und Michael stürzen sich auf die beiden. Es sind diesmal wirklich Manfred und Günther. Schon dreschen alle vier aufeinander ein. Endlich kann sich auch Bömmel befreien. Gerade rechtzeitig kommt der Michael zu Hilfe, der von Manfred in den Schwitzkasten genommen worden ist. Günther fliegt zu diesem Zeitpunkt gerade wie eine Stoffpuppe durchs Gelände. Das ist die Judo-Kunst von Bohne. Hinkend geben beide Fersengeld. Sie laufen in Richtung Hochhäuser davon. Ah, den hab ich gegeben, Mensch. Sie haben mich gestoppt, als ich gerade in den Feldweg einbiegen wollte. Dort muss auch noch mein Rad liegen. Es ging alles so schnell. Ich konnte euch nicht einmal rufen. Nun wissen wir ungefähr, wo Sie wohnen. Fuchs 3 und Fuchs 4, kommen. Hier, Fuchs 4. Alles in Ordnung mit euch? Alles bestens. Nur Bömmel hat ein paar Schrammen abbekommen. Komm uns bitte entgegen. Wenn du zufällig Bömmels Rad siehst, bring's mit. Roger. Sie ist doch ein prima Mädchen, unser Delfin. Fuchs 4 und Fuchs 3. Fahrrad gefunden. 88 und Roger. Fuchs 3 und Fuchs 4. Ebenfalls 88. Klammeraffe, Roger. Fuchs 4 und Fuchs 3. Nicht Klammeraffe. Höchstens Oberwelle, Roger. Merci, Emanze. Stachel. Ohne weitere Zwischenfälle finden sich die Funkfüchse wieder und eilen nun der heimischen Papageiensiedlung zu. Wir werden am kommenden Abend die Hochhäuser unter Kontrolle halten. Das mache ich dann. Sobald die beiden von dort verschwinden, werde ich euch Bescheid geben und ihnen mit dem Rad folgen. Ja. Gute Idee. Nun müssen wir nur noch herauskriegen, was mit den beiden wirklich los ist. Das mache ich. In dem Hochhaus wohnt auch die Gabi aus meiner Klasse. Die kennt bestimmt das knallbunte Mokik und weiß sicher, wem es gehört. Damit hätten wir es dann. Gute Nacht. Bömmel, du musst deine Lippen kühlen. Ein Kuss von deinen Lippen und alles wir vergessen. Wenn's weiter nichts ist. Da hast du ein kleines Trostpflaster. Und jetzt verschwinde, ich dir einen Tritt in dein fettes Hinterteil gebe. Nur kein Neid, der Schönere führt die Braut heim. Ungeküsst sollst du nicht schlafen gehen. Gute Nacht, Michael. Also, von Gabi habe ich erfahren, wer und wie die beiden Ganoven sind, hinter denen wir hier sind. Und? Natürlich kennt sie auch ihre Knatterkiste. Also, die beiden arbeiten als Handlanger in einer Maschinenfabrik. Manfred ist vor knapp 2 Jahren im Lehrgang zur Berufserziehung gewesen und hochkant aus dem Jugenddorf hinausgeflogen, ehe er seinen Abschluss hatte. Daraufhin ist sein schon geplantes Lehrverhältnis als Kfz-Mechaniker geplatzt. Und was war der Grund? Das wusste Gabi auch nicht so genau. Aber Manfred sagt, man hätte ihn absichtlich in die Pfanne gehauen. Es geht aber das Gerücht, er wäre wegen einiger Einbrüche in den Küchentrakt erst verwarnt und dann gefeuert worden. Angeblich hat er nicht nur Lebensmittel geklaut, sondern auch die Küchenkasse aufgebrochen und mutwillig einige Geräte zerstört. Was wirklich wahr ist, das ist natürlich ein Bombenmotiv. Rache am Jugenddorf. Da müsste man mal Herrn Wuttke fragen. Genau. Aber warum macht Günther denn immer mit? Ach der wird nur der Siamese genannt, nach den siamesischen Zwillingen. Wo Manfred ist, ist auch Günther, sagt Gabi. Dabei ist Manfred schon 16,5 und Günther erst 15. Jetzt brauchten wir eine schöne Falle, in die sie möglichst ahnungslos hereinspazieren sollten. Klappe zu, Affe tot. Und wie soll das gehen? Was haltet ihr davon, wenn wir sie wissen lassen, dass zum Beispiel im Geräteschuppen hinter der Gärtnerei eine große Kiste mit schönen griechischen Aprikosen steht? Und wer soll ihnen das verklickern? Na, ich zum Beispiel. Ich werde so tun, als ob ich Gabi besuche. So gegen 3 Uhr kommen sie nachmittags aus der Fabrik, unsere Siamesen. Ob sie da sind, sehe ich ja an dem bunten Mokik. Und wie willst du dann dein Wissen über die leckeren Aprikosen loswerden? Das lass nur meine Sorge sein. Ihre Sorge. Auf jeden Fall werde ich in angemessener Entfernung aufpassen, dass dir nichts passiert. Ja, aber wenn Delfin mit dir als Geleitschutz dort aufkreuzt, werden die beiden den Braten sofort riechen. Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Kurz nach 3 radelt Claudia in Richtung Hochhaus davon. Die Freunde haben die Funksprechgeräte eingeschaltet. Fuchs 3 an alle Funkfüchse. Ich sitze auf dem Feld in dem alleinstehenden dichten Hasenbusch und habe den großen Parkplatz des Hochhauses durchs Fernglas unter Kontrolle. Roger. Fuchs 1 an alle Füchse, sofort melden, wenn irgendwas passiert. Meldung, wenn Delfin an Hochhaus kommt. Ich bleibe eine Stunde empfangsbereit. Da kommt Delfin ja schon. Ein Affenzahn hat sie drauf. Jetzt steigt sie ab. Und da hinten kommen die Siamesen. Bitte pass auf, Michael. Ich will nicht, dass meiner Schwester was passiert. Mensch, das brauchst du mir doch nicht zu sagen. Ich glaube, sie haben Claudia erkannt. Michael, das ist die schöne Maite, die sie an meinen Laufschuhen interessiert war. Hier, sieh sie noch mal an. Kannst du was Schönes daran erkennen? Lass den Blödsinn und lass mich vor allem los. Ach, sei doch friedlich, Manfred. Sie zittert ja schon. Ihr habt wohl nur eine große Klappe, wenn ihr zu zweit gegen ein Mädchen steht, was? Meine Güte, guckst du giftig. Was willst du eigentlich hier? Gehe ich viel in der Annahme, dass du unsere Astralkörper besichtigen willst? Hier muss wohl die Antwort ja lauten. Du gehst viel, wie du es auszudrücken beliebst. So schön seid ihr nun wieder nicht. Ich warte auf Gabi. Wir wollen morgen im Jugenddorf Pfannkuchen mit griechischen Aprikosen probieren. Dazu gibt's griechische Folklore. Hoffentlich auch griechischen Wein. Dann würden wir ja auch zu gern kommen. Nee, Alkohol ist nicht. Im Vorratsschuppen hinter dem Treibhaus sind nur 10 Kisten mit den herrlichsten Aprikosen. Morgen früh werden sie entkernt und dann sollen sie verspeist werden. Das macht direkt Appetit. Hör mal, Pferdeschwänzchen. Dieser Michael, ist das etwa dein Freund? Und wenn? Das ist doch eine Flasche. Viel zu micklig für dich. Wie wär's denn zum Beispiel mit mir? Komm nur ran, dies ist die chemische Keule aus der Handtasche. Betäubt garantiert und ist für leere Gehirne völlig unschädlich. Sieh dir diese Kratzbürste an. Wir sollten ihr den Hintern versohlen, aber wir vergreifen uns nicht an Kindern. Komm, Günther, gehen wir rauf. Du, Günther, sollten wir nicht mal in unserer Hütte auf der Wiese von Bauer Hinwald nachsehen? Dort müsste eigentlich unser Fahrzeug sein. Ach, du meinst wegen der Moped-Reparatur, aber... Was spionierst du hier rum, Puppe? Hau bloß ab! Lass mich in Ruhe! Fuchs 3 an alle Füchse. Claudia hat ihre Aufgabe erfolgreich abgeschlossen. Wir kommen jetzt. Ganz große Klasse. Treffst du in einer Viertelstunde bei mir. Geht klar. Roger. Als seine Freunde ankommen, überrascht Bömmel sie mit einem wunderbaren Longdrink. Einem Gemisch aus Cola, Bitter Lemon, Mineralwasser und Zitrone. Claudia berichtet von ihrem merkwürdigen Gespräch mit den Siamesen. Bömmel erklärt sich bereit, die Hütte auf der Wiese von Bauer Heidenreich zu inspizieren. Tja, leider kommt keiner von ihnen auf den Gedanken, dass die Siamesen sie in eine saftige Falle gelockt haben. Nicht umsonst haben sie in Claudias Gegenwart laut genug von ihrer geheimen Hütte gesprochen. Der gute Bömmel begibt sich also in die Hütte und beginnt sie zu untersuchen. Da! Die Tür schlägt krachend zu und Bömmel bekommt einen gewaltigen Schlag über den Schädel. Es hat geklappt. Das wird Ihnen eine Warnung sein. Das Mädchen hat also doch alles mitgekriegt und gequatscht. Dann ist doch die Story von den Aprikosen erstunken und erlogen. Muss ja nicht. Komm, hilf mir, ihn auf die Couch zu legen. Wir müssen ihn fesseln. Aber wenn er nicht mehr loskommt? Der kommt schon los. Außerdem ist seine Clique bestimmt in der Nähe. Die vier kleben ja wie Pech und Schwefel zusammen. Sicher ist mindestens einer von ihnen in der Nähe. Dann können sie uns sehen und anzeigen. Blödsinn. Es gibt nichts anzuzeigen. Keiner hat irgendwas gesehen. Und der kleine rothaarige Kerl hier? Was können wir dafür, wenn er hier eindringt und uns anfällt? Du bist doch ein ganz schlaues Haus. Hier ist der Strick, der wird als Fessel reichen. Jetzt verschnüren wir dich wie ein dickes Paketchen, Kleiner. Aua, nicht so fest. Wer seid ihr eigentlich? Ich bin der Weihnachtsmann und das da ist der liebe Knecht Ruprecht. Was soll denn eigentlich dieser ganze Blödsinn? Dreimal darfst du raten. Und wenn du es dann immer noch nicht weißt, dann sagen wir es dir hiermit. Stört uns nicht mehr, sonst ergeht es allen so wie dir oder noch dreckiger, klar? Verstehe ohne Brille. Da liegt er nun, der gute Bömmel, und kann sich nicht rühren. Und die Handgurke ist unter den alten Stuhl gerutscht. Unerreichbar für ihn. Er muss die fürchterlichsten Verrenkungen machen, um mit den Zähnen an die Handfesseln zu kommen. Mindestens eine halbe Stunde braucht er, bis er eine Hand frei bekommen hat. Fuchs 1 an Fuchs 2, 10 bis 33, ich wiederhole, 10 bis 33, bitte kommen. Fuchs 2 an Fuchs 1, was ist los? Warum hast du dich nicht früher gemeldet? Ich konnte nicht. Die siamesischen Zwillinge haben mich in der Hütte erwartet. Ich bekam ein Ding über den Schädel, dann haben sie mich gefesselt. Es hat lange gedauert, bis ich mich befreit habe. Und jetzt komme ich nicht aus der Hütte raus. Das ist ja eine schöne Bescherung. Wie konnte das passieren? Delfin hat in den Köder gebissen, den sie ihr vorgeworfen haben. Das ist alles. Die Burschen sind nicht so dämlich, wie wir dachten und... Schade, ich bin gleich bei dir. Prima, aber 74, ich fürchte, dass die beiden die Hütte noch beobachten. Ich werde einen netten kleinen Umweg machen. Ende. Merkwürdigerweise sind Manfred und Günther nirgends zu sehen, sodass Bohne ohne Schwierigkeiten den übertöppelten Funkfuchs Bömmel aus der Hütte befreien kann. Er findet ihn ganz erleichtert vor, zwar mit einer Beule am Kopf und voller Spinnweben, aber doch ganz gesund. Bohne und Bömmel treffen sich dann mit Michael und Claudia in deren Zimmer, um die weiteren Pläne zu durchdenken und festzulegen. Die Funkfüchse wollen für ein großes Funkspiel am Abend einmal viel Zeit und Ruhe haben. Bömmel fragt seinen Vater, ob er ebenso wie die anderen ausnahmsweise erst um 11 Uhr wieder zu Hause sein muss. Herr Jeitz erlaubt es unter der Voraussetzung, dass sich Bömmel alle halbe Stunde beim Vater meldet. Die Kinder können sich also im großen Saal des Jugenddorfes mit den Bewohnern treffen. Und wieder einmal können Sie feststellen, dass es da eine Menge netter Leute gibt, mit denen man herrlich schwatzen kann. Schließlich wird es höchste Zeit, zu dem neuen Erkundungsunternehmen auf Beobachtungsposition zu gehen. Kleiderschrank geht neben Claudia dem Ausgang zu, als die Funkfüchse aufbrechen. Unser Kleiderschrank auf Freiherrsfüßen. Wie niedlich. Ach, Idiot. Lass doch die Kleinen quatschen. Blödes Volk. Lass die denken, wir hätten was miteinander. Ich fühle mich jedenfalls geschmeichelt. Macht's gut, ihr vier. Geht ihr jetzt nach Hause? Na klar, ist ja schon 22:30. Nacht, Hubert. Gute Nacht. Nacht. Tut mir leid, dass wir ihn beschummeln müssen, aber ich denke, wir bleiben bei unseren Nachforschungen lieber unter uns. Ja. Außerdem ist gleich Bettruhe im Jugenddorf. Wenn wir hier über den Zaun klettern, müssen wir die beste Aussicht auf den Geräteschuppen neben dem Gewächshaus haben. Wie schön die Aprikosen duften. Still mal, da ist was. Ich hau ab zur Telefonzelle. Ruft mich, wenn ihr ihn habt. Drin ist er. Und den Schlüssel hat er stecken lassen. Wie praktisch. Und ich schleiche jetzt hin und sperre unseren Freund ein. Hoffentlich kommt er nicht vorher herausspaziert. Oh, sei bloß vorsichtig. Bömmel, ruf du schnell Bohne. Er soll die Polizei alarmieren. Hallo, Bohne. Bohne, komm. Hier, Fuchs 2. Soll ich? Fuchs 1 an Fuchs 2. Sofort Polizei verständigen. Roger. Das ist ja toll. Ja. Jetzt haben wir schon einen von den Kerlen geschnappt. Wo ist wohl der zweite? Guck bloß mal, wie der da drin herumspringt, weil die Tür verschlossen ist. Ja. Hoffentlich haut er nicht eine Scheibe ein, um rauszukommen. Aber wahrscheinlich will er sowieso keinen Lärm machen. An den letzten Abenden waren die beiden beim Krachmachen aber nicht so zimperlich. Noch ist alles still. Hoffentlich hat Bohne passendes Geld zum Telefonieren. Oh, daran habe ich gar nicht gedacht. Was liegt an? Er sitzt im Gewächshaus und versucht, von innen in den Geräteschuppen zu gelangen. Hier ist der Schlüssel. Hier bin ich. Hat ja prima geklappt. Kurt, richte mal den großen Handscheinwerfer auf den Kerl, der da drin rumort. Dann wird er wohl Ruhe geben. Ja, gut. Hier ist die Polizei. Bleiben Sie so, wie Sie sind. Hände hinter den Nacken legen. Im Scheinwerferstrahl sehen die Funkfüchse, dass der Kerl versucht, die Hände emporzubringen, was ihm aber nicht gelingen will. Soweit man das von hinten erkennen kann, hat er irgendwas unter die Arme geklemmt, was ihn daran hindert. Einer der Polizisten dreht den Verbrecher herum. Das Licht der Lampe fällt auf ein erschrecktes Gesicht, das käseweiß ist. Um Himmels Willen, nein, nicht schon wieder. Herr Kuhfuß. Leiter der Mediothek und der Bibliothek im hiesigen Jugenddorf. Na und? Was soll das Ganze? Das möchte ich auch mal wissen. Ich gehöre hier ins Jugenddorf. Kuhfuß mein Name. Was wollen Sie denn überhaupt von mir? Es ist doch eine Ungeheuerlichkeit, dass man eine Lehrperson daran hindert, hier nachts herumgeistern, einzubrechen? Das ist wirklich ein Lehrer von hier. Ja, und wenn das so ist, warum zum Teufel ruft ihr dann einen Peterwagen? Wir wollten doch nur und haben es Herrn Wurtke versprochen. Mich der Polizei auszuliefern? Natürlich nicht Sie. Wir sind doch seit ein paar Tagen hinter zwei Kerlen her, die wahrscheinlich heute Nacht hier einbrechen wollten. Und was tun Sie tatsächlich hier, Herr Kuh... Kuhfuß, jawohl. Das will ich Ihnen sagen, obwohl es keine Menschen etwas angeht. Ich wollte die beiden vergessenen Orchideentöpfe holen, die meine Frau morgen zum Geburtstag bekommen sollte. Ja. Was ist denn nun bloß wieder los im Jugenddorf? Herr Kuhfuß, die Funkfüchse, die Polizei. Nun, meine Herrschaften? Wir wurden von einem der Jungs hier gerufen. Einbruch im Gewächshaus wurde gemeldet. Wir fanden diesen Mann vor, der behauptet, er sei einer ihrer Lehrer. Was heißt hier behauptet? Da kann ich Sie beruhigen, Herr Wachtmeister. Aber ihr vier Füchse, was habt ihr euch denn hier bloß mal wieder gedacht? Der Kerl, Herr Kuhfuß, huschte leise am Ponystall vorbei und drang dann ins Gewächshaus ein. Er hatte eine Taschenlampe mit und bemühte sich, keinen Lärm zu machen. Das ist doch Unsinn! Ich wollte nur niemanden unnötig in Aufregung versetzen, das ist alles. Sie hätten mich doch eigentlich erkennen müssen. Das konnten wir eben nicht. Pech, dass wir Sie und nicht die Bande erwischt haben. Immerhin haben wir Herrn Direktor Wuttke versprochen, die nächtlichen Ruhestörer zu stellen. Das haben Sie. Und es ist Ihnen eigentlich heute Abend kein Vorwurf zu machen. Sie haben sich korrekt verhalten. Sie natürlich auch, lieber Herr Kuhfuß. Es war eben höhere Gewalt. Und damit bitte ich, die Sache gut sein zu lassen. Immerhin mussten die vier ja der Überzeugung sein, dass hier ein nächtlicher Dieb am Werk sei. Ihr Einsatz ist auf keinen Fall mutwillig provoziert worden, meine Herren Wachtmeister. Ja, da haben Sie wohl recht, Herr Direktor. Euch Vieren wird es wohl auch eine Lehre sein. Überlegt es euch das nächste Mal, wenn ihr einen Peterwagen rufen wollt. Unsere Freunde trotten Richtung Heimat. Es herrscht nächtliche Stille im Jugenddorf und in der Papageiensiedlung. Auch der Heimweg der Funkfüchse ist nur von den Geräuschen der Nacht begleitet. Ah, ein bisschen mulmig ist ihnen doch zumute. Da nähert sich der Scheinwerferstrahl eines Motorrades. Das Motorengeräusch kennen die Füchse genau. Volle Deckung. Wollen wir nachsehen, ob wir uns ein paar Kisten Aprikosen unter den Nagel reißen können? Das wäre nicht schlecht. Aber dann müssten wir sie in unser altes Versteck schaffen. Dort wären die Kisten sicher und wir könnten sie morgen unseren Kumpels verscherbeln. In die Bude wagt sich keiner mehr rein. Seitdem wir den Rothaarigen so verdroschen haben. Richtig. Aber warum sollte dieses Pferdeschwanzgirl uns so bereitwillig von dem Aprikosenpfannkuchen erzählen? Und warum nicht? Holzauge, sei wach. Weil es gar kein Aprikosenpfannkuchenessen im Jugenddorf geben wird. Ich habe nämlich in der Küche angefragt. Ich kenne da einen. Nix mit Aprikosenessen. Morgen gibt's Spinat mit Eiern und etwas, was Tutti Frutti heißt. Dann wollten sie uns in eine Falle locken. Drehen wir den Spieß doch einfach um und lassen sie auf ihrer Waschstation schmoren. Und morgen früh um 2 Uhr holen wir uns den großen Stier. Den, der vom Haupthaus so großartig auf dem Sockel steht. Wie willst du das denn machen? Das Ding wiegt mindestens 2 Zentner. Das kannst du doch nicht auf deiner bunten Mühle abtransportieren. Ich nehme den Kleintransporter der Firma. Hab heute Nachmittag alles so vorbereitet, dass ich ans Auto und aus dem Gelände rauskomme. Mit einem Baudenzug und viel Schmierseife ist das Ganze ein Kinderspiel. Dann bringen wir den Stier in unsere Bude, stellen den Transporter auf seinen Platz in der Firma. Fertig ist der Lack. Ich weiß nicht, Manfred. Wenn das rauskommt, wandern wir in die Kiste. Ach was, keiner merkt was. Danach machen wir aber Schluss. Die haben uns sowieso schon auf dem Kieker. Und die Fußabdrücke. Davon gibt's schließlich mehr. Und außerdem haben wir noch die alten Boots von Kleiderschrank. Kein Mensch kommt auf die Idee, dass wir die vom Spermel haben. Ich werde diesem Wuttke schon noch die Flötentöne beibringen. Mich vor 2 Jahren rausgeworfen, das wird er noch lange zu büßen haben. Ganz steif geworden. Na, großartig, jetzt haben wir sie endgültig in der Falle. Also ich meine, wir sollten sofort die Polizei verständigen, dass sie sich der Sache annimmt. Das wird so langsam eine Nummer zu groß für uns. So, jetzt willst du die Flinte ins Korn werfen. Naja. Es ist doch alles ganz einfach. Einer steht am Tor der Firma und meldet, wenn sie abfahren. Genau. Die anderen erwarten beide hier, mit dem starken Scheinwerfer aus dem Wagen meines Vaters. Und wenn sie kommen, Scheinwerfer an, Blitzlichtaufnahmen der beiden Stars und sie sind erledigt. Mann, oh Mann, das wäre eine Sause. Ich weiß nicht. Jetzt wird's kriminell. Das ist doch eher was für die Polizei. Na, die werden sich aber freuen, wenn wir sie schon wieder ins Jugenddorf holen. Kein Wort glauben die uns. Dann müssen wir immerhin Direktor Wuttke aufklären. Vielleicht fällt dem was ein. Er ist sicher noch nicht wieder im Bett. Aber lasst uns das lieber telefonisch machen. An der Ecke ist ja die Telefonzelle. Hier ist Michael. Verdammt und zugenäht, jetzt stinkt's mir aber. Eben war ich wieder eingeschlafen. Lasst mich gefälligst in Ruhe. Tut mir leid, dass ich euch jemals auf die Spur dieser Ganoven gehetzt habe. Schluss jetzt damit. Bitte nicht aufhängen, Herr Wuttke. Wir haben eben die beiden Jungen belauscht, die für alles verantwortlich sind. Erinnern Sie sich an einen gewissen Juckschat, den Sie vor 2 Jahren gefeuert haben. Ja, was soll denn das nun wieder? Wir können doch morgen... Der war es. Er will sich an Ihnen und dem ganzen Jugenddorf rächen, weil er wegen des Rauschmisses keine Lehrstelle bekommen hat. Nun will er um 2 Uhr früh den Stier klauen und verstecken. Er hat alles gut geplant. Wir haben jetzt keine Zeit mehr, sonst würde ich Ihnen alles genau erzählen. Würden Sie so freundlich sein und bei uns zu Hause anrufen, dass wir länger fortbleiben? Das wäre nett. Na gut, ich rufe die Eltern an. Und ihr macht euch schleunigst nach hier auf den Weg. Er hat angebissen. Er soll in sein Büro kommen. Dann sehen wir weiter. Ach, toll. Gut. Die 4 Funkfüchse eilen in das Verwaltungsgebäude des Jugenddorfes. Michael erzählt Herrn Wuttke ausführlich alles, was sie beim Gespräch von Manfred und Günther belauscht haben. Der ist nun wirklich beeindruckt und entwirft mit den beiden Hausmeistern einen großartigen Schlachtplan. Dann gehen wir also in den Schlossereiraum hinter den Vorhang. Wenn die Scheinwerfer angehen, kommen wir zum Schuss mit dem Fotoapparat. Aber Vorsicht! Und blitzt um Himmels Willen nicht zu früh! Auf mein Blinksignal wird der Scheinwerfer angestellt, er ist direkt auf unseren schönen Stier gerichtet. Im gleichen Moment fahren die beiden Laster so hinter und vor das Kombi unserer beiden Freunde, dass die sich nicht mehr rühren können. Das muss ja funktionieren. Alles lief wie am Schnürchen. Schmunzelnd sahen sie zu, wie Manfred und Günther sich mit der schweren Marmorplastik abquälten. Die Klappe des Kombis wurde noch einmal eingeseift, dann befestigte Manfred gründlich ein starkes Seil am Nacken des Stieres. Nun begannen die Pumpbewegungen des Flaschenzuges. Der Stier schien sich in Bewegung zu setzen. Dann lief das ganze Manöver wie geplant ab. Scheinwerfer, Lastwagen, Fotoblitz. Alles klappte prächtig. Manfred und Günther, die standen wie die Salzsäulen. Auch als Kleiderschrank aus dem Dunkel auftauchte, rührten sie sich nicht. Habt ihr sie erwischt? Sicher, das haben wir doch versprochen. Danke, ihr habt mich vom Verdacht befreit. Ich glaube, ich werde auch Funkfuchs. Ja, oder mindestens Funkelefant. Lieber Hubert, du hast lange Zeit unter falschem Verdacht gestanden. Wir haben dir Unrecht getan. Dafür entschuldige ich mich im Namen aller Leute vom Jugenddorf. Wir wollen versuchen, die Sache wieder gut zu machen. Danke, Herr Direktor. Wenn ich nur meine Prüfung bestehe. Die wirst du bestehen, wenn du mitarbeitest. Ich sorge dafür, dass es klappt mit Schreinermeister Lettmann. Und was werden Sie nun mit den beiden machen? Nun, ich hatte eigentlich eine Mordswut auf Sie. Aber wenn ich die beiden armen Würstchen hier so vor mir sehe... Na, vielleicht genügt es ja, wenn Sie versprechen, den Schaden wieder gut zu machen und in Zukunft mit dem Quatsch aufzuhören. Und man könnte mit Ihrem Chef sprechen, dass er Sie nicht anzeigt wegen des Kombis. Ihr seid mir ein paar komische Vögel. Erst schlagt ihr euch die Nächte um die Ohren, um sie zu fangen, und nun setzt ihr euch für sie ein. Wenn Sie versprechen, den Schaden zu ersetzen, bin ich auch für Verzeihung. Sie dürfen uns hier überhaupt nicht widerrechtlich festhalten. Natürlich werden wir das nicht. Wir haben ja genügend Zeugen und die Fotos als Beweise. Ich muss jetzt nur noch die Polizei anrufen. Bitte nicht! Und Sie, Herr Jokchat? Machen Sie doch, was Sie wollen. Sie haben schon einmal meine Existenz kaputt gemacht. Tun Sie es heute ruhig endgültig. Das muss mal näher beleuchtet werden. Sie erinnern sich, dass wir vor 2 Jahren eine ähnliche Unterhaltung hatten, als Sie zum ersten Mal beim Stehlen erwischt worden waren. Damals haben Sie Besserung versprochen. 4 Wochen später habe ich Sie höchstpersönlich in der Küche erwischt, beim Plündern der Kasse und beim Zerstören des Infrarotgerätes. Wie hätte ich Sie mit gutem Gewissen einem Lehrern empfehlen können, wo Sie 2-mal so versagt haben? Sie hätten es noch ein 3. Mal versuchen können. Stattdessen haben Sie mich gefeuert. Keins Ihrer schönen Worte von Verständnis, Fürsorgepflicht, Liebe und Güte haben Sie bei mir in die Tat umgesetzt. Wir wollen uns hier nicht darüber streiten, wie Ihr verstocktes, aggressives und unfreundliches Verhalten auf uns alle hier wirken musste. Wenn Sie versprechen, in Raten den entstandenen Schaden zu ersetzen, werde ich diesmal von einer Anzeige absehen. Aber bei der geringsten Kleinigkeit sind Sie beide dran. Dankeschön. Wir werden uns große Mühe geben. Also gut, wird schon klappen. Und morgen nach der Arbeit kommt bitte zu mir. Ich habe dann einiges zu besprechen mit euch. Die 4 Funkfüchse und die Siamesen sind pünktlich am nächsten Nachmittag beim Direktor. Manfred und Günther sagen zu, dass sie von ihrem Lohn jeden Monat 50 Mark abstottern wollen. Und nach Feierabend werden sie einmal in der Woche im Garten helfen, damit die zertrampelten Beete wieder in Ordnung kommen. Ich möchte mich für alles entschuldigen. Vor allem möchte ich Hubert um Entschuldigung bitten. Fast wäre er rausgeflogen wegen uns. Und dann ist da noch was Tolles zu berichten. Mein Chef hat heute Morgen, statt mir eine Strafpredigt zu halten, eine Lehrstelle als Kfz-Mechaniker angeboten. Ich weiß ja nicht, wem ich das alles zu verdanken habe, aber, Herr Wuttke, Sie können sicher sein, dass ich mir alle Mühe geben werde. Das klingt ja alles sehr schön. Damit wäre diese ganze dumme Sache vorbei und hoffentlich auch vergessen. Bleibt nur noch eins. Die Belohnung für die Funkfüchse. Wie wär's mit euch am nächsten Wochenende? Auf zur großen Segelpartie. Oh, das wird toll, ja, genau. Ach, wissen Sie, wäre es nicht netter, wenn Sie Kleiderschrank und die siamesischen Zwillinge mitnehmen würden? Ja, klar. Nee, das geht nun zu weit. Das ist doch eure Belohnung. Eigentlich hatten wir erwartet, ordentlich was auf den Deckel zu kriegen. Und nun... Ist schon in Ordnung so. Dann bin ich dafür, dass wir jetzt in die Eisdiele gehen und unsere neue Freundschaft mit einem riesigen Berg Eis feiern. Ja! Ja, danke!